Fritz Live. Plan B mit Klaus Fiel. Dir und euch einen wunderschönen guten Abend. Meine heutige Sendung trägt den Titel DJ-Set und Lesen. DJ-Set und lesen. Vor wenigen Tagen hatte jemand angerufen. Veranstalter eines Clubs. Zumindest behauptete er das. Ihm sei ein DJ ausgefallen, sagte er und fragte, ob ich einspringen könne. Um ehrlich zu sein, ich zögerte. Schweigen in der Leitung. Ganz schön lange. Spielst du auch Elektro? Fragte er dann. Klar, sagte ich, ohne exakt vernommen zu haben, was er da gerade eigentlich gefragt hatte. Was? Fragte ich nun doch noch nach. Elektro? Ja, Elektro. Irgendein Teufel muss mich in den folgenden 2 oder 3 Minuten dann wohl geritten haben. Ich sagte jedenfalls zu. Irgendwie war es am besagten Tag dann verdammt spät geworden. Es dunkelte bereits, als ich den Wagen bestieg und losfuhr. Autobahn, Richtung Norden. Es begann zu regnen. Im Radio ging es gerade um Kachelmann. Der Regen nahm zu. Trotzdem, seit er seinen Job los ist, ist das Wetter insgesamt besser geworden, dachte ich bei mir. Zumindest schneit es nicht mehr so heftig wie früher. Das hätte jetzt noch gefehlt, Schnee. Gott sei Dank, dafür war es nun wirklich noch zu früh um diese Jahreszeit. So kam zwar kein Schnee, stattdessen aber tat sich schon nach kurzer Zeit eine dieser nicht enden wollenden Baustellen auf. Längst war ich vom Radio hin zu einer CD gewechselt, die im Handschuhfach herumflog. Musik einer Thrash-Metal-Band. Irgendjemand hatte mir den Tonträger zuletzt zugesteckt. Nun habe ich gegen Thrash-Metal rein gar nichts. Aber in Baustellen macht mich diese Musik nervös. Insbesondere die doppelte Bassdrum. Schlimmer ist in solchen Momenten wirklich nur Dixieland. Blue, I kept moving little. gypsy soul is you. DJ-Set und Lesen. Gut und gern 300 Kilometer lagen vor mir. Ich kannte den Laden nicht, den ich da ansteuerte, hatte auch den Namen vergessen. Die Adresse immerhin hatte ich notiert, der entsprechende Zettel lag auf der Fußmatte vom Beifahrersitz. Was sollte ich da nochmal spielen? Hausmusik? Dubstep? Postrock? Ich wusste es wirklich nicht mehr und während ich so vor mich hingrübelte, verlangsamte ich die Fahrt offensichtlich so sehr, dass ich plötzlich ein ums andere Mal ins Visier diverser Lichthupen geriet. Ja, schon gut, brummelte ich und gab ein wenig mehr Gas. Dabei fingerte ich in der neben mir stehenden Tasche herum und zog einen Stapel Musik heraus. Freitag, raunte ich mir zu. Einen Moment lang hatte ich tatsächlich vergessen, welcher Tag überhaupt war. Die Leute sind müde vom ganzen Stress der abgelaufenen Woche, sagte ich mir. Die wollen ihre Ruhe am Freitag. Und im Grunde will ich sie selber auch, beschloss ich und entschied mich für eher schwebende Klänge als Soundtrack zur Fahrt. Christopher Willits und Ryuichi Sakamoto. Dann streckte ich gemütlich die Beine nach vorne aus und erhöhte so ganz nebenbei auch das Tempo der Fahrt. Thank you. DJ-Set und lesen. Eigentlich mag ich es ja, im Regen hinterm Steuer zu sitzen. Das Prasseln der Tropfen, das leise Quietschen der Scheibenwischer, also ich kenne schlechtere Sounds. Die Gegend wurde zunehmend hügeliger. Wald links und rechts. Gleich würde eine mir wohlbekannte Abfahrt kommen. Die raus und dann noch gut und gern 20 Kilometer über zusehends schmaler werdende Straßen. Da haben wir mal gewohnt. Damals. Eine komplett andere Zeit. Wer da zu Besuch kam, kündigte sich nicht groß an. Es gab ja auch noch keine Handys und diesen ganzen anderen Kram, den ich so schlecht ja gar nicht finde. Ein guter Freund etwa kam häufig um 5 Uhr morgens in der Frühe. Hartmut. Sonderlich unangenehm war es ihm nicht, dann regelrecht Sturm zu klingeln. Einmal trat ich ans Fenster, wollte nur kurz sehen, wer überhaupt da sei. Er natürlich, Hartmut. Stand da unten, hielt irgendetwas in der Hand, reckte es hoch und fragte, ob ich Lust auf eine Frikadelle hätte. Nicht wirklich. Wer weiß auch schon, wo er die her hatte und vor allen Dingen, seit wann er sie hatte. Aber ich öffnete. Hartmut war immer ganz versessen auf mein Metallophon, das ich damals noch besaß. Eine Art Vibraphon, nicht elektrisch halt, mit nicht ganz so weichem Klang, aber schon reizvoll. 4 Schlegel besaß ich. 2 nahm er, die anderen beiden ich, nachdem ich Kaffee gekocht hatte. Dann spielten wir Naima, dieses alte Coltrane-Stück. Das Thema des Tracks war recht leicht, die sich im Original anschließende Improvisation freilich aus einer anderen Welt. Egal. Irgendwann hatte ich keine Lust mehr auf Naima und schenkte das Instrument den beiden Kindern eines Freundes. Der ist inzwischen Chef eines kleinen Plattenlabels und womöglich bis heute dankbar bezüglich dieser Geschichte damals. Wenn du was brauchst, kannst du mich jederzeit anrufen, auch um 5 Uhr morgens. Das hat er mir zumindest letztens noch versichert, als ich ihn telefonisch in einem Hotel erwischte, irgendwo in den USA. Ich fürchte, es war da gerade tatsächlich 5 Uhr in der Frühe. Thank you. DJ-Set und lesen. Nach schier endlos scheinender Fahrt erreiche ich den Laden gegen Mitternacht. Einige der Besucher hängen vor der Eingangstür herum, obwohl es immer noch leicht regnet. Sie sehen meine Taschen, die ich gerade aus dem Wagen gezerrt habe und jetzt mit mir herumtrage. Spielst du auch Elektro? Fragt jemand aus ihrer Mitte. Ich will die Hand zum Gruß heben, merke aber, dass eine Tasche dran hängt und sage einfach nur Hi. Vorbei an den Türstehern, rein in den Laden, direkt in die Arme eines Kerls, der sich als jener Veranstalter zu erkennen gibt, mit dem ich vor wenigen Tagen noch telefoniert habe. Bist aber spät, sagt er. Ja, etwas spät geworden, sage ich. Gibt noch Essen, sagt er. Da, die Treppe hoch. Das ist gut. Ich gehe also hoch und lande in einem großen Raum mit Küchenanrichte, riesigem Holztisch, diversen Sesseln und Stühlen. Magst du Nudeln? Fragt mich eine junge Frau. Ja, sage ich, und esse. Was spielst denn so? Fragt mich jemand aus dem Halbdunkel einer Ecke. Er sitzt in einem Sessel und blättert im Programmheft des Ladens. Opossum heißt er, wie das Tier. Mal schauen, sage ich, bin etwas müde. Werden wohl alle etwas müde sein, war eine harte Woche, oder? Sagt der Kerl im Halbdunkel und schweigt. Ich verdrücke derweil die Nudeln, kippe ein Bier, gehe dann runter an das DJ-Pult und wühle in meinen insgesamt zwei Taschen herum. Mal nicht sofort mit der Tür ins Haus fallen, denke ich, und entscheide mich für einen eher beschaulichen Auftakt. Ein Titel, der auch eine solide Länge aufweist. Dieses ständige Wechseln von einem Track zum nächsten. Offen gestanden, ich hasse das. Außerdem sehe ich beim Blick in eine der Taschen, dass ich auch ein Buch dabei habe. Peter Neururer, aus dem Leben eines Bundesliga-Trainers, so heißt es. Geschrieben hat es der Journalist Thomas Lötz. Ich prüfe die Lichtverhältnisse hier am DJ-Pult, suche und finde meine Brille sehr zügig und lege eine Musik auf, von der ich hoffe, dass man dazu auch halbwegs vernünftig wird lesen können. Thank you. DJ-Set und Lesen. Peter Neururer aus dem Leben eines Bundesliga-Trainers. Bücher und DJ-Sets. Was haben sie gemeinsam? Richtig, ein Anfang und ein Ende. Kein Buch währt ewig. Und auch hier im Opossum werden irgendwann die Putzlichter angehen und irgendjemand wird Feierabend rufen. Hoffentlich nicht zu bald. Das Buch nämlich nimmt einen angenehmen Anfang. Jugend, Elternhaus, Messdiener, lange Haare, Schulprobleme und die Musik der Zeit. Dass Neururer ein paar Griffe auf der Gitarre kann, geschenkt. Aber dass er ein Fan von Cat Stevens gewesen sein will, das wundert mich nun doch. Nun ja, vielleicht wegen der Mädels, möglich immerhin wäre es. Die Purple Procol Harum nennt er auch schon besser. Kauft Procol Harum Platten. Meine Güte, vor Jahren habe ich es mir regelmäßig, wenn die Kastanien von den Bäumen fielen und die Tage kürzer wurden, mit diesem Spruch auf den Lippen vor dem Mikrofon gemütlich gemacht. Damals lebte Pete Barani noch, der legendäre Sänger der Multicolored Shades aus Recklinghausen. An Pete beeindruckte mich vieles. Auch, dass er im Gespräch gelegentlich stotterte, beim Singen allerdings von diesem Handicap rein gar nichts zu bemerken war. Ich habe mich ein ums andere Mal gefragt, wie er das hinbekam. Pete wurde nicht müde zu behaupten, Neururer hätte auf der Schule im heimatlichen Marl mal eine Tafel in Brand gesetzt. Ein Hinweis dazu freilich fehlt im Buch. Oder er kommt weiter hinten. DJ-Set und Lesen, wir sind ja gerade erst am Anfang. Wann spielst du Elektro? Ein Besucher ist gerade ans DJ-Pult getreten und stellt mir diese Frage. Ich sage, später. Erst kommt Peter. Pete. Green eyed gypsies dance above my bed. Manic movers dance above my head. I rotate nightmares, turn me upside down. She's a liar when we touch the ground. Ein unfassbar guter Titel von den Multicolored Shades. Teen Sex Transfusion. DJ-Set und Lesen. Ein Buch über das Leben eines Bundesliga-Trainers. Einige sagen, er sei ein Schwätzer, ein Lautsprecher, ein Angeber, ein Feuerwehrmann. Was mich betrifft, ich mag ihn, ich mochte ihn immer. Schade finde ich eigentlich nur, dass er sich am Ende seiner oft ellenlangen Ausführungen die Pointen bisweilen ein wenig selber versaut hat. Nicht immer allerdings. Wir werden Schalke auf keinen Fall unterschätzen. Das hat er als Trainer des VfL Bochum vor einem Spiel eben auf Schalke mal gesagt und ist dann auch noch mit einem satten 2:0 tatsächlich nach Hause gefahren, wenn das mal nicht pointiert ist. DJ-Set und Lesen. Eigentlich kann man es, dieses Buch, auch als Musikbuch konsumieren. Mit etwas gutem Willen geht das. In Neururers Karriere mit all ihren zahllosen Wendungen steckt nun mal Musik. Und irgendwie ist sie auch Indie. Seinen ersten Job als Trainer hat ihm der Horst Rubesch besorgt, das Kopfballungeheuer. Hat ihn angerufen, Horst hier, Namen Peter. Kannst den Co-Trainer unter mir machen bei Rot-Weiß Essen. Ist wenig Geld da, zweite Mannschaft und A-Jugend kriegst du zusätzlich. So Rubesch ungefähr. Neururer will sofort zugesagt haben, das Geld sei für ihn völlig uninteressant gewesen, gibt er zu Protokoll. Also Fahrtkosten womöglich nur. So oder so ähnlich gibt's das in der Rockmusik Land auf, Land ab ja auch. Letztens noch erzählte mir ein Liedermacher, er fahre nach Wien. Für nichts und wieder nichts. Er erwähnte das Waves Festival, eine noch relativ neue und gute Adresse, um sich in Wien und darum herum einen Namen zu machen. Stefan Honig, der erzählte mir das. Dieses neue Album von ihm, Empty Orchestra, das darf ich an dieser Stelle mal loswerden, ist ein wirklich ausgesprochen anmutiges Werk. Right up the hill to our nest, feed you with apples and grass, and nurse you till you can sprout wings, and land on my shoulder in spring. Please don't worry, I'm going to leave. Take my picture and lie down to sleep. I picture the heart in her chest, body in the warmth of her breath, a summer in a series of slides. I hold them up into the light. Please don't worry that I'm going to leave. Take my picture, lie down to sleep. Please don't worry that I'm going to leave. Take my picture and lie. Thank you. to sleep. Ist Weihnachten. Man kann gar nicht früh genug damit beginnen, die Musik eines Pastoren-Ehepaares namens The Welcome Wagon erneut unter die Leute zu bringen, wie ich das hier an dieser Stelle auch gerade getan habe. Auch hier im Opossum, DJ-Set und Lesen. Gerade ist eine etwa neunköpfige Gruppe junger Besucher zu mir ans Pult gekommen und hat sich etwas aufgebracht erkundigt, ob auch noch Elektro kommt. Sekunde bitte, sage ich. Gerade nämlich lese ich, wie Neururer sich im Aachener Raum mit einem Mann namens Heinz Schors trifft, einem Ex-Torwart, inzwischen Besitzer einer Autovermietung im nahe Aachen gelegenen Eschweiler und zudem bei der Aachener Alemannia eine wichtige Figur. Neururer soll hier Trainer werden. Sein Konzept kleidet er in einen Reim. Wir brauchen keinen Seeler, wir brauchen keinen Brülls, wir kaufen unsere Spieler vom TSV Malhöls. Das sitzt. Er bekommt den Job. Um was geht es denn? Frage ich jetzt die immer noch anwesende etwa neunköpfige Gruppe junger Besucher. Wir wollen Elektro, sagen die nun vielstimmig. Wollt ihr Mellow? Frage ich. Nein, gib uns bloß kein Mellow, sagt die Gruppe im Chor. Ich greife in einer meiner beiden Taschen, ziehe eine CD hervor, werfe sie ein und haue den Regler des Mischpuls ruckartig hoch, so, als hätte ich eine Klatsche in der Hand, mit der ich nach einer Fliege schlage. Das, was jetzt kommt, ließe sich für den Fußball in etwa mit dem Begriff der Brechstange umschreiben. Die packt man bekanntlich zum Ende hin aus, wenn kaum noch was zu gehen scheint. So wie im Spiel der Bochumer damals gegen Standard Lüttich, als eine halbe Minute vor Schluss der Ausgleich für die Belgier fiel. Das vielleicht schlimmste Spiel, welches ich je sah. Für die Brechstange war es in den verbleibenden Sekunden bis zum Abpfiff dann auch zu spät. Sicher, sauber, schnell mit dem VfL. Von wegen. Einmal mehr das, eine Geschichte mit ziemlich verunglückter Pointe, die halt trotzdem hängen bleibt. Gute Nacht und gute Gespräche, gleich im 1Live Talkradio mit Jürgen Domian.